So gibt dir Allah als Offenbarung ein und hat auch zuvor denjenigen, die vor dir waren, als Offenbarungen eingegeben. Er, der Allmächtige und Allweise.